Herr Brenner, kommen Sie runter da. Lassen Sie uns reden. Es gibt nichts mehr zu reden. Es gibt immer was zu reden. Überlegen Sie mal, in welche Situation Sie mich hier bringen. Es geht hier nicht nur um Ihr Leben. Ich habe gar kein Leben mehr. Aber ich. Und jetzt, hier in dem Moment, in dem ich Sie hier auf dem Sims entdeckt habe, da geht's auch um mich. Sie hätten ja nicht hingucken müssen, hören Sie? Das tut hier sonst auch keiner, auf die da unten. Aber wenn ich erstmal da unten bin, werden die hingucken müssen. Bitte, Brenner, ich bitte Sie. Bitte kommen Sie runter da, mir zuliebe. Herr Brenner, na los. Hier kümmert's doch keinen, wenn mal einer vor die Hunde geht. Ha? Gratifikationskrise war alles, was Sie zu mir gesagt haben. Herr Brenner, Sie haben eine Gratifikationskrise. Denken Sie, Sie sind der Einzige? Ich kann Ihnen helfen. Ja, Sie sind wütend, sehr wütend. Das kann ich verstehen. Wut entsteht aus Angst, negative Energie. Nutzen Sie diese Energie und gehen Sie konstruktiv mit Ihren Problemen um. Sie können jetzt nicht einfach aufgeben, Brenner, das bringt doch nichts. Und ob das was bringt? Wenn ich da unten aufschlage, fliegt hier alles auf. Ich lasse den ganzen Laden auffliegen. Was sind denn jetzt meine Aufzeichnungen? Sie doch vorher noch in der... Scheiße, ist es kalt! Gratifikationskrise, Herr Brenner! Haha! Es liegt an Ihnen zu entscheiden, ob Sie diesen Weg beibehalten wollen. Sie haben das Gefühl, sich zu verausgaben und wollen dafür die entsprechende Anerkennung. Haha, ja! Deshalb führen wir ja dieses Kompassgespräch, hä? Was sind Ihre Ziele? Wo sehen Sie Ihre Positionen in unserem Unternehmen in den nächsten Jahren, hä? Brenner, warten Sie mal kurz. Ich hab's gleich. Unseren Unterlagen nach gehören Sie eher zu den Low-Performern. Ha. Aber ich war glücklich damit! Die haben Sie doch nicht alle! Keine Wertschöpfung ohne Wertschätzung! Brenner, Brenner, Brenner! Sie kennen doch Chopin, Rilke, Churchill, Darwin, Vincent van Gogh. Mensch, Brenner! Viele bedeutende Persönlichkeiten, die unsere Kultur geprägt haben, waren psychisch krank. Wieso psychisch krank? Was ist das jetzt für ein Scheiß? Na, Ihre Gratifikationskrise schlägt auf die Psyche. Depression. Und da ist schon was dran. Die Kraft ist da, aber sie geht im Moment vielleicht in die falsche Richtung. Bei Ihnen meine ich. Es ist doch so, Ihr Selbstmord ist eine endgültige Lösung für ein nur vorübergehendes Problem. Brenner, verstehen Sie? Vorübergehend. Wenn Sie tot sind, erleben Sie nicht mehr, wie sich das Problem in nichts auflöst. Es gibt so viele andere Möglichkeiten, das Problem zu lösen, Brenner. Aber es gibt nur eine Möglichkeit, diesen Laden hier auffliegen zu lassen. Wenn die erstmal die Gründe für meinen Tod untersuchen, fliegt hier alles auf. Wenn die Medien erstmal berichten. Moral wird nämlich wieder großgeschrieben bei den Kunden. Werte sind die entscheidende Grundlage für die Loyalität von Konsumenten und Mitarbeitern. Das ist hier aber nie angekommen. Ich sage nur Schlecker, ha? Telekom, Apple. Ha. Und als nächstes Karten und Kurt. Wir scheitern nicht an den Niederlagen, die wir erleiden, sondern an den Auseinandersetzungen, die wir nicht führen. Ich bin mittendrin. Das hier ist meine Auseinandersetzung. Das hier ist mein letzter Zug. Herr Brenner, Sebastian, darf ich Sie duzen? Ich bin Marc. Marc Laufer, sagen Sie Marc. Also, Herr Brenner, Sebastian. Niemand wird darüber berichten. Die externe Presse wird keine Informationen erhalten. Die kommen hier gar nicht durch. Die Polizei wird den Fall als Unfall einstufen und zu den Akten legen. Ja, was denken Sie denn, ist mit Völz und Rademacher passiert, ha? Tragischer Straßenbahnunfall auf der Amsterdamer Straße? Gondel löst sich von Riesenrad, Insasse sofort tot? Oder Frank Bär? Grausiger Leichenfund auf Mülldeponie, ha? Dass ich nicht lache! Unsere Karoshi-Maßnahmen zum Schutz des Betriebsklimas funktionieren einwandfrei. Bereits 20 Minuten nach Ihrem Aufschlag wird Ihr Leichnam sich nicht mehr auf dem Gelände von Carlton & Kurt befinden. Man wird die Leiche von Sebastian Brenner, Betriebsrat bei Carlton & Kurt, in seinem ausgebrannten Wagen auf dem Zubringer der A59 Köln-Leverkusen finden. Ihr Wagen wird in dieser Sekunde entsprechend manipuliert. Es wird ein Medienecho geben, da haben Sie recht. Aber der Text wird lauten, tragischer Unfall auf der A59. Das war's dann mit Ihrem Medienecho, Sebastian. Herr Brenner. Sehr gut. Sehr gut, Herr Laufer. Bisschen exzentrisch, aber gut, zwingend, kreativ. Diese Karoshi-Idee gefällt mir. Ja. Okay, der kleine Hänger in der Mitte, das darf Ihnen natürlich im Ernstfall nicht passieren. Dass Sie nach Ihren Unterlagen kramen, während da draußen einer vom Sims springen will. So, jetzt ist mir aber auch langsam ein bisschen kalt. Ah, schon ungemütlich hier draußen. Ich komm da mal rein. Ja, komm hier. Nehmen Sie mir das Seil ab. Ja. Karoshi von Matthias Kapoor. Die Arbeit ist so zu gestalten, dass eine Gefährdung für Leben und Gesundheit möglichst vermieden und die verbleibende Gefährdung möglichst gering gehalten wird. Maßnahmen sind mit dem Ziel zu planen, Technik, Arbeitsorganisation, sonstige Arbeitsbedingungen, soziale Beziehungen und Einfluss der Umwelt auf den Arbeitsplatz sachgerecht zu verknüpfen. Arbeitsschutzgesetz vom 7.8.1996, Paragraph 4, Arbeitsschutzgesetz. Ein solches ganzheitliches Arbeitsschutzverständnis mit dem Ziel der menschengerechten Gestaltung der Arbeit bezieht in jedem Fall psychische Fehlbelastung in die Gesamtbetrachtung ein. Kommentar Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Los, nenn mich Nächster. Millennial. Trophy Kid. Digital Native. Du bist meine Generation Y, Hannah. Ja. Weil ich die Nachfolgerin der Generation X bin. Du bist die Generation Y. Weil ich alles und jeden in Frage stelle. Mein Cyberkid. Weil ich mein Babyfon in ein iPhone umgetauscht habe. Millennial. Digital Native. Oh. Sebastian. Performance. Performance, Sebastian. Performance. Paragraph 4. Gefahren sind an ihrer Quelle zu bekämpfen. Individuelle Schutzmaßnahmen sind nachrangig zu anderen Maßnahmen. Herr Pohlmann, guten Abend. Guten Abend. Bin heute etwas spät dran. Das ist doch kein Problem, oder? Ich weiß doch, ob Sie es Verlass. Freitag, 21.30 Uhr, Axel Pohlmann. Sie hätten bestimmt abgesagt, wenn Sie nicht gekommen wären. Ich habe das große Becken für Sie freigehalten. Ist ja auch das Schönste. Es tut gut, wenigstens einen verlässlichen Punkt in der Woche zu haben. Bei Ihrem Job? Ich wundere mich jedes Mal, dass Sie meistens doch so gut gelaunt sind. Ich weiß nicht, in den letzten 10 Jahren habe ich Sie vielleicht zweimal muffelig erlebt, wenn ich das so sagen darf. Jahrelanges Training. Es ist wichtig, Job und Privatleben zu trennen. Das Floating hier ist meine private Metamorphose. Im Salzwasserbecken verwandelt sich der Personalchef Axel Pohlmann in den Familienmenschen Axel Pohlmann. Sie müssten mich mal unter der Woche erleben, da bin ich nicht immer so gut gelaunt. Deshalb hat es heute auch ein bisschen länger gedauert. Aber jetzt bin ich ja hier. Trotzdem noch Sauna nach dem Floating? Ich meine, trotz der Verspätung. Na klar. Ich habe für heute noch einen Kollegen zur Sauna nachher eingeladen. Zeigen Sie ihm den Weg, wenn er kommt? Sein Name ist Mark Laufer. Ist notiert. Ich bin dann aber nachher schon weg. Meine Assistentin wird sich um Herrn Laufer kümmern. Gut. Geben Sie mir einen von den grauen Bademänteln. Die sind so schön rau. Die meisten nehmen die neuen, flauschigen. Die grauen wollte ich eigentlich aussortieren. Hören Sie mir auf mit aussortieren. Wir sind alle jung und motiviert. Jeder ist selbst dafür verantwortlich, sich nicht selbst zu verbrennen. In case of fire, exit building before posting on Facebook. Sina Kaufmann, Voga Berlin, in Zukunft der Arbeit, von Hanna Weizer, Süddeutsche Zeitung, 27. September 2011. Wie sieht's denn hier aus? Das ist jetzt nicht dein Ernst, Marc, oder? Ich meine ja nur, wenn ich abends um 9:30 nach Hause komme, könnte wenigstens die Küche aufgeräumt sein. Weißt du, was hier los war? Die Schule hat mich heute Vormittag angerufen, ich soll Maximilian abholen, Läuse! Du weißt, was das bedeutet? Raus aus dem Büro, Chef, sauer, Apotheke, Shampoo kaufen, Maximilian in die Wanne, Shampoo drauf, Haube drüber, Maximilian den Rest des Tages bespaßen, Mittagessen organisieren. Ich komme zu nichts, wenn was mit dem Kind ist. Und dann kommst du und meinst, ich hätte ja wenigstens noch aufräumen können, damit der zukünftige Head of Creative Lab bei Carlton & Kurt seine wohlverdiente Ordnung in der Küche wiederfindet. Mann, du spinnst ja wohl! Was soll denn das jetzt? Zukünftiger Scheißdreck! Werde ich jetzt als Karrieregeil abgestempelt, oder was? Du bist familientechnisch einfach ein Totalausfall im Moment. Und dich interessiert's ein Scheißdreck, wie ich das hinbekomme. Als müsste ich überhaupt nichts hinbekommen. Ich hab auch einen Job, okay. Vielleicht nicht so gut bezahlt wie deiner, aber dafür unbefristet. Ja, was bringt uns denn dein unbefristeter Job, wenn wir davon allein nicht leben können? Für Max und mich wird's schon reichen. Sag mal, meinst du nicht, ich hätte Lust, diesen ganzen Scheiß einfach hinzuschmeißen? Ständig nur darauf zu achten, im Büro voll da zu sein, ständig an morgen zu denken, immer abzuwägen, welchen Empfang, welches Meeting ich sausen lassen kann, damit ich den Max auch mal sehen kann, bevor er ins Bett geht? Hanna, kann überall hin, oh, Hanna, ob ihr um 7 oder um 10 nach Hause geht. Du bist doch mit der Bärbaum in Ruhe, immer vergleichst du dich mit der. Die ist jung, kinderlos. Was heißt denn hier jung? Die ist gerade mal 3 Jahre jünger als ja, ich. Ja, und das ist ein ganz anderer Lebensentwurf. Erst Karriere und dann Familie. Mit der kannst du dich einfach nicht vergleichen. Und jetzt mach den Max nicht immer verantwortlich, dass ich du... Ich mache nicht den Max persönlich für irgendwas verantwortlich, Julia. Fakt ist, dass die ersten 3 Jahre mit Max mich ich einfach... Ich kann's einfach nicht mehr hören. Wenn ich vor 3 Jahren schon da gewesen wäre, wo ich heute bin. Mann, es fehlt nur noch, dass du sagst, wenn ich bloß kein Kind gekriegt hätte. Wertschätzung, milde Gratifikationskrise. Stress. Durch Leistungsdruck erzeugter Stress oder schlechte Führung haben Folgen für Krankschreibungen und vorzeitige Berentungen. Deutsche Gesellschaft für Personalführung. Wissen. Personalführung direkt. November 2010. Gut gelaunt. Da bin ich gut gelaunt. 180.000 Euro im Jahr. Arbeitersohn zum Personalchef eines der größten Verlagshäuser Deutschlands. Von wegen Workaholic. Und immer gut gelaunt. Im grauen Bademantel. Sie sind immer so gut gelaunt. Da wundere ich mich auch. Ah, herrlich. Die Performance macht's. Okay, Eisenbach. Performance. Performance. Die höchste Geheimhaltungsstufe, die wir für den Vorstand bei Carlton & Kurt jemals verhängt haben. Vor Ihnen liegt eine entsprechende Verpflichtungserklärung, die Sie mir bitte am Ende unserer Sitzung unterschrieben zurückgeben. Ha! Super Qualität. Dass wir unsere Handys abgeben sollen, hat er nicht gesagt. Idiot. Das hat selbst die France Telekom besser gemacht. Handy- und Laptop-Verbot in der Orange Management School. Aber nicht bei Carlton & Kurt. Der goldene Schuss. Den verpass ich dir, Eisenbach. Und das mit einem Handy. Eins muss Ihnen klar sein, meine Herren. Frau Silber, Frau Bierbaum. Das Wort Karoshi ist tabu. Karoshi, Karoshi, Karoshi. Hörst du? Karoshi. Karoshi ist sowas von gestern, Vincent Eisenbach. Herr Bullmann, wegen des Ausrutschers von Mark Laufer bezüglich Karoshi, kommen Sie im Anschluss zu einem Vier-Augen-Gespräch in meinem Büro. Diese Aufnahme wird ein höchstpersönliches Karoshi sein. Kannst du dir schon mal aussuchen, wie du dich umbringst. Ich helfe dir auch. Magenta. Der Name gefällt mir ausgesprochen gut. Leider können wir dafür keine Mitarbeiterbefragung durchführen. Stimmt's, Bullmann? Immer dieses beim Nachnamen nennen. Du blödes Arschloch. Naja, immerhin besser, als wenn wir uns alle ganz hip duzen würden. Hey, Axel, gib mir 5! Generation Y. Frau Bärbaum, bitte. Da sagt er. Frau Bärbaum. Würde keiner auf die Idee kommen, die Hanna einfach nur Bärbaum zu nennen. Also, Bärbaum. Dann mal los. Danke, Herr Eisenbach. Magenta. Im RGB-Farbraum wird als Magenta die additive Mischung der maximalen Intensitäten unserer Unternehmensfarben Rot und Blau bezeichnet. Dies entspricht im 8-Bit-Modus dem Wert RGB 255 0255. Bravo, Bärbaum. Magenta ist die Komplementärfarbe zu Grün. Altnordisch Groa, wachsen, grünen, was im Englischen Green Grow noch viel deutlicher zum Ausdruck kommt. Der Name stammt angeblich von dem italienischen Ort Magenta in der Nähe von Mailand, als in der Schlacht von Magenta am 4. Juni 1859 so viel Blut vergossen wurde, dass der Boden diese Farbe angenommen hatte. Tolle Performance. Du weißt nichts. Nix weißt du. 255 Betriebstote. Magenta wird so viel Blut vergießen, dass es aus den Containern nur so raustropft. Granatapfelrot. Na, Bierbaum, es ist Granatapfelrot im RGB-Farbraum. Na, so weit soll es bei Carlton & Kurt selbstverständlich nicht kommen. Wir wollen unsere hübschen Container ja nicht magentafarben anmalen. Anmalen? Sonst hätten wir auch gleich die Telekom am Hals. Container, Offiziell ist ab sofort verbindliches Wording für alle Creative Lab. Frau Beerbaum, Sie können dann gehen. Vielen Dank. Genau, Beerbaum, geh du mal lieber. Am besten gleich ganz. Unser Unternehmen befindet sich auf der Zielgeraden. Es müssen nur noch 255 Stellen abgebaut werden. Abgebaut? Ist das dein neues offizielles Wording für Mord? Vincent Eisenbach? Wir haben dem Druck von Betriebsrat und Gewerkschaft nachgegeben und in der vergangenen Woche den Zukunftstarifvertrag unterzeichnet. Der betriebsbedingte Kündigungen für die Dauer von einem Jahr ausschließt. Guter Zug, Eisenbach. Das muss ich dir lassen. Bla bla bla. Uns spielt dieses Abkommen in die Karten. Durch den Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen können wir aus dem Fall schöpfen. Schöpf du mal schön. Schöpf, schöpf. Verordnete Wertschätzung führt zu Harmoniesucht, Unaufrichtigkeit und Heuchelei. Inflation der Anne Brand 1, Mai 2011. Schwerpunkt Respekt. Sebastian, weißt du noch, was du mir neulich gesagt hast? Wenn ich jetzt noch Kinder hätte, könnte ich glatt zur Vorzeigemanagerin von Carlton und Kurt werden. Eine Frau, die in ihrem Job trotz eigener Kinder eine gute Performance hinlegt, ist für den Ruf eines Unternehmens Gold wert. Das waren meine Worte. Worauf ist hinaus? Auf den Mästemacherpreis Managerin des Jahres natürlich. Angie Gifford von Microsoft Deutschland. Man konnte fast glauben, dass sie den Preis nur dafür gewonnen hat, dass sie ein Familienleben hat. Das Anforderungsprofil an die Managerin des Jahres umfasst die Qualität der Berufsbiografie sowie das Engagement für die Gleichstellung von Mann und Frau. www.mestemacher.de. Die personenorientierten Kriterien orientieren sich zudem an der sogenannten Work-Life-Balance. Genau, Sebastian. Work-Life-Balance. Work und Life. Ach Mann, was ich dir die ganze Zeit sagen will, ist, Sebastian, ich bin schwanger. Ich weiß es nicht. Sebastian Brenner von der LLL, Lifelong Learning Consulting Group, begleitet Carlton und Kurt bereits seit Beginn des Change-Prozesses im letzten Jahr. Von ihm stammt unter anderem die Idee einer Suicide Task Force bei Carlton und Kurt als Maßnahme und Reaktion auf die unglücklichen Vorfälle in den letzten 3 Monaten. Fels Rademacher Bär. Unglücklich. Ich hab uns den Arsch gerettet. Brenner. Schmarotzer. Herr Brenner. Und gleich, tada, Auftritt Brenner. Danke, Herr Eisenbach. Am Anfang mochte ich dich noch, du hinterhältiges kleines Arschloch. Meine Herren, Plan Magenta. Schmieriger Elite-Absolvent. Wie kann sich Carlton und Kurt von unliebsamen Mitarbeitern trennen und dabei im wahrsten Sinne des Wortes unbefleckt bleiben? Unbefleckt bleiben? Im Folgenden werde ich Ihnen die gröbsten Fehler anderer Unternehmen während des Change-Prozesses vorstellen. Etliche Global Player sind in sich zusammengebrochen und haben einen Image-Schaden erlitten, von dem sie sich so schnell nicht erholen werden. Carlton und Kurt hat daraus gelernt. Magenta wird einzigartig innovativ und sauber sein. Ja? No-Go 1. France Telekom. Arbeitnehmervertreter hatten Selbstmorde bereits in der Vergangenheit wiederholt als Ergebnis unmenschlicher Arbeitsbedingungen und des Programms Time to Move zum schnellen Stellenwechsel gewertet. Nach Gewerkschaftsangaben haben sich seit 2008 mehr als 60 Beschäftigte das Leben genommen. Vorläufiger Höhepunkt. Ein Angestellter des französischen Telekommunikationskonzerns verbrannte sich in der Nähe von Bordeaux selbst. Deutsche Presseagentur DPA, 26. April 2011. Was kann ich denn dafür, dass es für Männer keinen Kinderbonus gibt? Im Ofen sind noch Fischstäbchen. Ich muss los. Lass uns morgen weiterreden. Streiten, meinst du wohl? Wo musst du denn jetzt hin? Hallo, Freitagabend, 10 Uhr, Tai Chi. Scheiße. Julia, das geht heute nicht. Ich habe Axel Pohlmann versprochen, gleich noch zu ihm ins Samadora zu kommen. In die Sauna. Ah, ein Herrenabend in der Sauna. Wie verschworen. Der Freitagabend gehört mir, Marc. Das weißt du genau. Julia, ich habe nicht dran gedacht. Ich gehe jetzt. Du kannst nicht gehen. Julia, ich sag so viele Bars, Afterwork-Partys und alles Mögliche ab, wo ich eigentlich präsent sein sollte. Mich zeigen, mich vernetzen. So ziemlich alles, wo Hannah grundsätzlich mit dabei ist. Heute wieder. Ist echt wichtig. Ich weiß auch nicht, wie Pohlmann dazu kommt. Er hat mir schon den ganzen... Der kam mir einfach schon den ganzen Tag so komisch vor. Er hat mich vorhin vom Gehen noch gebeten, 3 Netze, 100 mal 100 Meter, bei der Baufirma zu bestellen, die das Containerdorf hochgezogen hat. Mit der Bitte um Verschwiegenheit. Er könne mir das später erklären. Irgendwas läuft da, Julia. Ich muss da hin. Okay, dafür gehst du morgen mit Max ins Schwimmbad und ich krieg zusätzlich den Sonntagnachmittag zur freien Verfügung. Abgemacht. Sexuelle Befreiung, flache Hierarchien, selbstverantwortliche Angestellte, Selbstverwirklichung und Selbstvermarktung, Flexibilität, unvorhersehbare Lebensläufe, Lifelong Learning. Dietrich Diederichsen, Eigenblut-Doping, Selbstverwertung, Künstlerromantik, Partizipation, 2008. Change. Change. Change. Flow. Stellt sich ein, wenn man konzentriert einer Aktivität nachgeht, die man erstens selbst bestimmt, die einen zweitens weder unterfordert noch überfordert, drittens die ein klares Ziel hat und auf die es viertens unmittelbares Feedback gibt. Mihai Csikszentmihalyi. Ich will auch seinen wunderbar unaussprechlichen Namen. Mihai Csikszentmihalyi. Wer im Flow ist, verspürt neben einer tiefen Befriedigung auch den Verlust des Zeitgefühls und der Selbstwahrnehmung. Wer im Float ist, auch. Die internen Akten von Orange kann man sich im Internet anschauen. Sie enthalten ein zentrales Dokument der Orange Management School, die den Change- oder Time-to-Move-Prozess der France Telekom begleitet hat. Die Trauerkurve. Trauerkurve. Analog zu den 5 Sterbephasen nach Kübler-Ross, die ein Mensch durchläuft, der erfahren muss, dass er sterben wird. Phase 1. Nicht wahrhaben wollen. Isolierung. Aktive Verweigerung, Schock, Produktivitätsverlust. Phase 2, Zorn, Ärger. Aggressive Verweigerung, Abwehr, leichter Produktivitätszuwachs. Phase 3, Verhandeln. Partielle Verweigerung. Ja, Phase 4, depressive Phase, Völz, Rademacher, Bär. Trauer, depressive Annahme, absoluter Produktivitätsverlust, Suizidegefährdung. Phase 5, Zustimmung. Bewusste Annahme der Veränderung, Hoffnung, Neugier, Integration, maximaler Produktivitätsgewinn. Information, Manager, Réussir, ACT. Dire le changement, crée le mouvement. Coupe du changement. Orange, März, April 2007. Unsere 255 Mitarbeiter haben sprichwörtlich die Trauerkurve gekriegt. Auf die Ankündigung des Stellenwechsels haben sie mit Zorn und Ärger reagiert. Sie haben um ihren Job verhandelt, ja? Herr Pohlmann hat sie erfolgreich durch die depressive Phase geleitet, indem er ihnen die Aussichten auf ihren neuen Arbeitsplatz im Creative Lab, sagen wir, verhübscht hat. Mittlerweile haben alle 255, bereits nach Abzug von Völz, Rademacher und Bär, dem zugestimmt. Und gehen hochmotiviert in unser modernes, rot-blau kariertes Containerdorf, Creative Lab. Das sind 98,84%. Besser geht's nicht, Axel. Wenn ich mir jemals etwas vorwerfe, dann, dass ich diesem Arschloch da nicht eins gehauen habe. Da hat die Axel. Mäßig. Aber so ist es besser. So war das aber nicht gemeint. Du brauchst kein Kind, um Karriere zu machen. Ja, so denke ich auch überhaupt nicht. Ich will dieses Kind, Sebastian. Unser Kind. Ich dachte, du freust dich wenigstens ein bisschen. Das ist der denkbar schlechteste Zeitpunkt für ein Kind, Hannah. Ich habe Eisenbach empfohlen, langfristig mit dir zu planen, entgegen der Empfehlung von Pohlmann. Eisenbach hat sich darauf eingelassen. Er sieht dein Potenzial. Ihm gefällt deine Performance und er hat mein Wort. Ach, und bei der Gelegenheit hast du ihm auch gleich eine Handlungsvollmacht über mein Privatleben ausgestellt, jetzt oder was? Jetzt werd nicht zynisch, Hannah. Lass uns wenigstens noch 2 Jahre warten, dann bin ich Personalchef bei Carlton & Curl. Und du wirst das Ressort betriebliches Gesundheitsmanagement übernehmen. Was? Mhm. Das sagst du mir einfach immer eben so auf der Bettkante? Ich dachte, ich kriege Magenta. Und wieso wirst du Personalchef? Was ist mit Axel Pohlmann? Das ist alles noch nicht druckreif. Ich habe heute ausführlich mit Eisenbach gesprochen. Warte mal, Moment mal. Das ist jetzt nicht das, was ich denke, dass es ist, oder? Hannah, bitte. Wir sind jetzt seit 6 Monaten zusammen. Und ich genieße jede freie Minute mit dir, die wir nicht bei Kalten und Kurt Theater spielen müssen. Frau Beerbaum, bitte. Und jetzt kommst du und sagst mir, dass du mit Eisenbach Karriereplanung hoch 2 betreibst und ich bin gewissermaßen die Verhandlungsmasse? Hanna, bitte. Sieh doch einfach mal, welche Perspektiven wir haben. Eisenbach hat gar nichts gegen Kinder. Ganz im Gegenteil. Du denkst das doch selbst. Ein Kind wird deiner Karriere doch den entscheidenden Kick geben. Hä? Das hast du doch vorhin selbst gesagt. Managerin des Jahres. Hä? Sebastian, ich bin schwanger. Das sollte ein Witz sein. Wofür hältst du mich eigentlich? Es ist nun mal passiert und ich renne jetzt mittlerweile schon seit 3 Wochen durch die Gegend und weiß einfach nicht, wie ich es dir sagen soll. Da hielt ich das eben für einen lustigen Weg. Ich konnte ja nicht ahnen, dass das genau der Punkt ist, den du mit Eisenbach vertraglich schon festgenagelt hast. Brenner, Sie sind mein zukünftiger Personalchef. Jetzt sorgen Sie noch dafür, dass die Beerbaum nach Plan ihr Kind kriegt, aber nicht zu früh. Und Ihnen steht eine rosige Zukunft bevor, inklusive Provision für positive Mutterschaft. So in etwa, ja? Wie viel denn, du mieses Arschloch? Mein Gott, ich glaub das, Liebe. Ich glaub das nicht. Liebe macht so blind, dass ich diesen Satz überhaupt jemals sagen würde. Mein Gott, wie bescheuert muss ich gewesen sein? Hanna, ich habe das für uns getan. Was für ein abgedroschener, beschissener Satz. Da hätte ich vom Lifelong Learning Ass Sebastian Brenner aber ein bisschen mehr erwartet. Wo willst du hin? Ich gehe zu Axel Pohlmann. Ich lege ihm alles auf den Tisch. Der hat nichts mehr zu sagen! Schmieriger Elite-Absolvent. Du schmieriger Elite-Absolvent! Selbstverständlich hätten wir Phase 4, die depressive Phase, ganz französisch ausnutzen und auf weitere Selbstmord hoffen können. Aber dafür sind wir einfach zu deutsch. Zum Glück. Okay, No-Go 2. Deutsche Post, Deutsche Bank, Telekom. Sind Sie am Abend müde und erschöpft, obwohl Sie überhaupt keinen Stress hatten? Vermissen Sie den Sinn in Ihrer Arbeit, die tiefere Bedeutung? Sterbezimmer, Isolierkammer, Abstellgleis. Noch nicht arbeitslos, aber die Arbeit los. Isoliert von den Kollegen, abgeschnitten von interessanter Arbeit. Ihrer Aufgabe enthoben sitzen Mitarbeiter dort, bis sie kündigen. www.kapital.de/unternehmen/management/personalmanagement im Sterbezimmer. Wir alle kennen Burnout. Hm? Wer hatte noch keinen? Ich sage Ihnen, Bore-out ist das neue Burnout. Magenta verbindet die Time-to-Move-Strategie der France Telekom mit dem Konzept der Sterbezimmer, wie ich sie gerne nenne, der Deutschen Post, der Telekom, der Deutschen Bank. Dort will natürlich niemand was von Sterbezimmern wissen. Offizielles Wording, Übergangszimmer. Sehr schön. Nach Durchlaufen der Trauerkurve werden unsere 255 Mitarbeiter, wie skizziert, hochmotiviert ihre neuen Büros in den Containern, Entschuldigung, im Creative Lab beziehen. Hochmotiviert. Marc, gut, dass Sie da sind. Gerade rechtzeitig zum ersten Aufguss. Haben Sie gut hergefunden? Ah, Sie haben auch einen grauen Bademantel. Gute Wahl. Die sind so schön rau. Guten Abend, Herr Pohlmann. Ich muss schon sagen, dass das eine ungewöhnliche Situation für mich ist. Ich bin sehr gespannt. Hat die Bestellung der Netze geklappt? Die haben sich gewundert. Das sind immerhin 30.000 Quadratmeter Netz. Ist aber kein Problem. Wir sollen bedenken, dass die Farbe der Netze kritisch ist. Magenta, Telekom. Lieferung morgen Abend. Bleibt die Frage der Rechnung. Immerhin 150.000 Euro. Darauf kommt es jetzt erstmal nicht an. Sehr gut. Ich hoffe, Sie haben morgen Nacht noch nichts vor. Das wird ein Spaß. Machen Sie sich's gemütlich. Jetzt gibt's was zur Entspannung. Was ist das? Hanfsamen. 8. Jahrhundert vor Christi. Nein, nicht die Samen. Die Skytensauna. Ich habe alles im Griff, Marc, vertrauen Sie mir. Und denken Sie immer dran, mir liegt was an Ihnen. Setzen Sie sich und hören Sie zu. Jetzt wird's richtig interessant. Magenta hat aus den Fehlern der France Telekom und der bereits genannten deutschen Großunternehmen gelernt. Unser Creative Lab wird wie ein Nest, in dem sich 255 in die Jahre gekommene Mitarbeiter pudelwohl fühlen können. Der ganze Glanz und Hightech, die Wohlfühloasen, dicken Teppiche und Espressomaschinen, ja, die rot-blauen Sitzsäcke, das alles sind bereits die pompösen Vorbereitungen auf die eigentliche Geburtstagsparty. In loco parentis Management. Den ersten Arbeitstag eines Gen Y muss ein Unternehmen planen wie einen Kindergeburtstag. Für die Generation Y übernimmt die Firma die Rolle der fördernden, kümmernden, führenden und helfenden Familie. Praxispapier September 2000 zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Generation Y finden, fördern und binden. Deutsche Gesellschaft für Personalführung e.V. Ist das die Vorstandssitzung von vorhin? Ich habe mich gewundert, dass ich nicht dabei sein durfte. Obwohl Hanna doch auch. Vergessen Sie mal Hanna für einen Augenblick. Hören Sie zu. 255 Mitarbeiter werden denken, dass das Ihre Party ist. Ihre Party ist. Weil Sie nicht wissen, dass Carlton und Kurt das gar nicht für Sie tut. Zur Veranschaulichung stelle ich Ihnen auf dem folgenden Slide das Drexler-Sibbett-Modell zur optimalen Teambildung vor. The Grove Consultancy, Drexler Sibbett, Team Performance Trademark Model, www.grove.com. Phase 1, Orientierung. Was mache ich hier? Ich bin Teil eines Teams. Phase 2, Vertrauensbildung. Wer bist du? Du bist mein Kollege, Teil meines Teams. Phase 3, Zielabklärung. Was machen wir? Wir arbeiten zusammen, wir haben ein gemeinsames Ziel, eine Vision. Phase 4, Hingabe. Wie machen wir es? Klare Rollenaufteilung. Klare Entscheidung. Phase 5, Umsetzung. Wer, wie, was, wann. Klare Prozesse. Disziplinierte Haltung. Phase 6, High Performance. Wow. Spontane Interaktion, Synergien. Phase 7, die Erneuerung. Wie geht's weiter? Wertschätzung, Party, das optimale Klima für weitere High Performances. Wie geht's weiter? So zumindest könnte es sein. Unsere Strategie ist eine andere. Magenta. Im Creative Lab wird jede der skizzierten Erfolgsphasen von Misserfolg geprägt sein. In etwa so. Was mache ich hier? 255 Mal Orientierungslosigkeit. Unsicherheit. Verängstigung. Wer bist du? Vorsichtiges Agieren. Fehlendes Vertrauen. Oberflächliche Interaktion. Was machen wir? 255 Mal apathische Skepsis. Unnötiges Konkurrieren. Wie machen wir es? Ratloser Widerstand. Wie? Wer? Konflikt. Wie? Konfusion. Was? Verfehlte Deadlines. Wow. Der Wow-Effekt tritt nicht ein. Stattdessen Disharmonie. Überforderung. Wie geht's weiter? Langeweile. Burnout. Bore-out. Ja? Abgang. Was wir, beziehungsweise Axel Pohlmann, Ihnen als High-Performance-Experiment, als Time-to-Change-Prozess verkauft hat, also nochmal super, super, Axel, wird mit jeder zusätzlichen Phase zunehmend unerträglich, wenn der Erfolg ausbleibt. 255 hochmotivierte Mitarbeiter werden sich selbst überlassen und scheitern an den einzelnen Phasen, weil sie einfach nicht geführt werden. No leadership, no team. Genau. Hochmotiviert. Und fallen dann umso tiefer. Sie werden der neuen Stelle einfach nicht gewachsen sein. Sie denken, sie sind das Vorzeigeprojekt von Carlton und Kurt und machen sich zur Lachnummer. Sie werden aus freien Stücken gehen, in dem sicheren Gefühl, versagt zu haben. Jeder von ihnen wird die Schuld bei sich selbst suchen. Und keiner von ihnen wird Carlton und Kurt auch nur den Hauch eines Vorwurfs machen. Sie werden davon überzeugt sein, den neuen Anforderungen einer neuen Zeit einfach nicht gewachsen zu sein. Die Chance nicht genutzt zu haben, die ihnen Carlton und Kurt geboten hat. Danach kehren wir kurz durch und machen sauber für die eigentliche Geburtstagsparty. Für den Einzug der neuen Generation. Ja? Der Generation Y. Generation Y. Sowas von bescheuert. Wusstet ihr, was Brenner für ein Arschloch ist? Ich wollte es ja nie sagen. Schön, dass Sie auch da sind. Marc, ich war so frei. Hanna hat mich angerufen, kurz bevor Sie kamen. Sie ist auf unserer Seite. Umso besser. Und auch im grauen Bademantel. Ja, die sind so schön. Rau! Hätte ich dir gar nicht zugetraut. Zeit für eine Friedenspfeife. Was ist das? Hanfsamen. Herodot. Von den Skythen angewandte Methode zur Einnahme von Cannabis. Laut Herodot haben die Skythen eine Art Haschsauna erfunden. Cannabis-Samen auf glühende Steine. Und den Dampf einatmen. Zum Glück kann uns jetzt keiner sehen. Hanna, machen Sie sich's gemütlich. Hören Sie zu, dann wissen Sie, was hier los ist. Axel hat die Vorstandssitzung aufgenommen. Ja, ich weiß schon. Jetzt kommt das Vier-Augen-Gespräch, das ich hinterher mit Eisenbach geführt habe. Da geht's um euch beide. War das Zufall? Oder war es Laufer irgendwas? Sie meinen seine Karoshi-Variante im Brenner-Workshop? Das kann nichts weiter als eine spontane Eingebung gewesen sein. Karoshi ist definitiv eine Thematik, mit der sich eine angehende Führungskraft beschäftigen muss. Sie selbst haben für diese Workshops mit Herrn Brenner ihr Okay gegeben. Haben Sie den Vertrag gelesen, den Foxconn neuerdings von seinen Angestellten unterschreiben lässt? Brenner hat's mir weitergeleitet. Wie auch immer, ich werde mich selbst nicht verletzen oder andere. Ja, die Firma kann mich zum Schutz vor mir selbst und anderen in die Klinik einweisen. Im Falle einer Verletzung, die nicht das Resultat eines Unfalls ist, wie zum Beispiel Selbstmord oder Selbstverstümmelung, werde ich gegen mein Unternehmen nicht gerichtlich vorgehen, keine Anstrengungen unternehmen, die den Ruf des Unternehmens schädigen könnten oder überzogene Forderungen stellen. Datum, Unterschrift. Foxconn Technology Corporation, Mai 2010, www.wild.co.uk. Foxconn hängen gelbe Netze an den Fassaden, die die springenden Mitarbeiter auffangen sollen. Tolle PR. Foxconn vernetzt. Ist von mir. Weshalb ich Sie eigentlich sprechen wollte. Hanna Beerbaum und Marc Laufer. Ich habe Ihnen meine Einschätzung dazu schriftlich vorgelegt. Ich bin bisher davon ausgegangen, dass der Vorstand meiner Empfehlung folgen würde, Hanna Beerbaum zur Leiterin von Magenta zu ernennen. Ich habe nochmal mit Brenner gesprochen. Was haben wir? Marc Laufer, 31, verheiratet, ein Kind, heller Kopf, keine Frage, denkt mit. Wie alt ist eigentlich sein Sohn, nicht wahr? Der ist jetzt 6 geworden, wieso fragen Sie? Hanna Beerbaum, 29, kinderlos, High-Performerin, wie sie in jedem Management-Handbuch beschrieben wird, sagt auch Brenner. Hat ein Top-Grading-Interview mit ihr geführt. Ich bin mit Brenner übereingekommen, dass Marc Laufer Junior CEO von Magenta wird. Wie? Zunächst für ein weiteres Jahr. Hanna Beerbaum hat zu viel Potenzial, um in diesem Projekt zu schnell verbrannt zu werden. Wir planen langfristig mit ihr und bauen sie peu à peu zur Vorzeigemanagerin von Carlton und Kurt auf. Gleichstellungs- und Familienangelegenheiten, das zieht enorm. Sie wird Stufe 2 von Magenta übernehmen. Mit den neuen Mitarbeitern. Nach der echten Geburtstagsparty. Schönes Bild von Brenner, stimmt's? Work-Life-Balance bedeutet für diese Generation nicht die strikte Trennung zwischen beruflichem und privatem, sondern im Gegenteil ein Aufweichen der Grenzen und ein Agieren in und mit fließenden Übergängen. Dafür müssen Sie die entsprechenden Werte erst einmal vorleben und etablieren. Und ich garantiere Ihnen, dass auch die bestehende Generation X hochmotiviert an diesen Prozessen teilnehmen wird. Ich habe 255 Mitarbeiter auf den Stellenwechsel ins Creative Lab vorbereitet, weil ich davon ausging, dass genau das Ziel von Magenta sein sollte. Ein Labor für modernes, auf Vertrauen basierendes Personalmanagement. Der Versuch zu beweisen, dass es möglich ist, mit gestandenen Mitarbeitern ein neues Team zu bilden, das an neuen Aufgaben wächst und tatsächlich zum Vorzeigeprojekt europaweit in Sachen Change-Prozess wird. Was Brenner vorhin skizziert hat, ist eine getarnte, outgesourcete Selbstmordmaschinerie. Burnout, Boreout, nennen Sie es, wie Sie wollen. Jetzt übertreiben Sie mal nicht, Pohlmann. Wir brauchen frisches Personal, das im Takt des neuen Jahrtausends lebt und arbeitet, das diesen Takt mit der Muttermilch in sich aufgesogen hat. Für Experimente, so moralisch wertvoll sie auch sein mögen, haben wir einfach keine Zeit. Was denken Sie denn, wie schnell Sie mit Magenta am Ziel sein werden? Ein Jahr? Zwei Jahre? Lassen Sie es drauf ankommen. Geben Sie mir 2 Jahre und ich beweise Ihnen, dass ich recht habe. Zu riskant. Time to move, Pohlmann. Womit wir beim Thema wären? Golden Handshake? Oder machen Sie Theater? Sie kriegen doch überall einen neuen Job. Carlton und Kurt ist Empfehlung pur. Ich weiß, wie sehr Ihnen das Unternehmen am Herzen liegt. Ich appelliere an Ihre Moral, Pohlmann. Moral? Mit Brenner und Bärbaum wird Carlton und Kurt zukunftstauglich. Stehen Sie dem nicht im Wege, dem Unternehmen zuliebe. Axel. Sie wissen, dass Sie das nicht durchkriegen, Vincent. Sie unterschätzen mich, Axel. Ich glaub's nicht. Ich schon. Und jetzt? Jetzt werden wir es denen zeigen. Mark, Hannah. Sebastian hat mich also rekrutiert. So ein moralisch degeneriertes Schwein. Du wolltest, dass Hannah Magenta übernimmt? Um dich zu schützen, Mark. Magenta ist eine Bombe. Magenta ist eine Bombe, die Carlton und Kurt um die Ohren fliegen muss. Und Sebastian Brenner, den schnalle ich höchstpersönlich obendrauf. Du sagst es, Hannah. Und ich hab gedacht, dass du diese Pläne gemeinsam mit Brenner ausgeheckt hast. Dein ganzes Auftreten in der Firma. Ja, er hat mich eben gut gecoacht. Ich habe ihm vertraut. Ich habe in Magenta meine Chance gesehen. Ich habe ja nicht gewusst, welche Ziele die mit Magenta eigentlich verfolgen. Ehrlich gesagt, also ohne jetzt schleimen zu wollen, ich bin derselben Auffassung wie Sie, Herr Pohlmann. Axel. Ich kannte bis heute nur deinen Entwurf für Magenta und der hat mich überzeugt. Ich wollte da dabei sein. Kannst du auch. Wie das? Gleich. Yeah. Gib mir Hanf. Ich bin schwanger. Verstehe. Also kein Hanf. Willkommen im Club. Wieso? Du auch? Nee, ich meine nur, Ende mit Flexibilität in den späten Abendstunden. Willst du mir das vorwerfen? Kann ich irgendwas dafür, dass du ein Kind hast? Ist aus Versehen passiert. Also ich freue mich drauf. Auch ohne den Vater. Schon mal was von kognitiver Dissonanz gehört? Leon Festinger. Sozialpsychologie. Ist schon etwas her. Kognitive Dissonanz ist der Zustand, der eintritt, wenn unsere Einstellungen nicht mit unserem Handeln übereinstimmen. Zum Beispiel, wenn man ein Kind schlägt, obwohl man Gewalt gegen Kinder ablehnt. Du schlägst ein Kind? Nein, das war nur ein Beispiel. Okay. Frage, warum verteidigt man sogar dann seine Handlungen, wenn man mit ihrer Fehlerhaftigkeit konfrontiert wird? Rechtfertigung. Wir sehen nur das, was wir sehen wollen. Wir suchen nach Argumenten, die unsere bestehende Ansicht untermauern. So wie ein Raucher. Er weiß, dass Rauchen ihn tötet. Aber er legitimiert sich selbst, indem er den subjektiven Nutzen, den das Rauchen für ihn hat, über den gesundheitlichen Aspekt stellt. Stressbewältigung zum Beispiel. Hammer. Läuft über. Sie weiß alles. Das ist schade. Rekrutierst du eine neue? Als Dozent an der Zürich Elite Performance School? Jederzeit. Wie war's mit Pohlmann? Nimmt er an? Der hat gelacht und ist gegangen. Zuerst wollte er mich noch von seinem Führungsstil überzeugen. Ich muss gestehen, ich bin kurz schwach geworden, vielleicht ein bisschen sentimental. Die Zahlen sprechen einfach gegen ihn. Oder, Brenner? Ich hab's dir doch vorgerechnet. Die Kosten für den Bau des Creative Lab amortisieren sich bereits über den Imagegewinn unserer PR-Kampagne zu Magenta. Ganz im Sinne von Axel Pohlmanns Wertevorstellung. Eine Chance für die Generation X. X goes Y. X wird Y, Vincent. Für den kalkulierten Misserfolg wird man Axel verantwortlich machen. Das wird das Ende seiner Karriere sein. Selbstreinigungsprozesse bei Carlton und Kurt. Kurzer Imageverlust. Umso größere Erfolge mit der Generation Y. Ich kenne Axel Pohlmann schon sehr lange. Er hat das Wohl des Unternehmens immer über sein Privatleben gestellt. Er kommt aus kleinen Verhältnissen. Seine Karriere bei Carlton und Kurt ist seine Selbstverwirklichung. Ich weiß, dass er bei einigen Unternehmensentscheidungen in den letzten Monaten moralische Schwierigkeiten hatte. Gerade während der Kündigungswelle in den letzten beiden Jahren. Dann die 3 Selbstmorde im letzten Monat. Es war Axels Idee, die Leichen vom Firmengelände zu entfernen. Er wollte damit seinen Job, das Unternehmen schützen und nicht zuletzt seine Familie, sein Heim und die Zukunft seiner Kinder. Ohne diesen Job kann er gar nicht leben. Ohne diesen Job ist er nicht mehr er selbst. Vielleicht sollten wir doch noch ein letztes Mal versuchen, ihn von Magenta zu überzeugen. Etwas gefühlvoller vielleicht. Hol ihn in den Vorstand. Aber nimm ihm die Personalhoheit. Carlton und Kurt braucht den Generationenwechsel. Das Henne-Ei-Dilemma steigert die Zufriedenheit der Mitarbeiter den Unternehmenserfolg? Oder ist es umgekehrt? Inflation der Anerkennung in Brand 1, Mai 2011, Schwerpunkt Respekt. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, die Dissonanz aufzulösen. Entweder man ändert sein Verhalten oder man ändert seine Einstellung. Ich arbeite bereits seit 3 Jahren entgegen meiner Einstellung. Ich habe viel zu spät erkannt, wohin Magenta uns eigentlich führt. Ich schäme mich vor meinen Kindern. Papa, was arbeitest du? Ich entlasse Mitarbeiter oder treibe sie in den Selbstmord. Ich habe 3 Jahre lang versucht, meine Einstellung zu ändern. Sie den Erfordernissen der modernen Arbeitswelt anzupassen. Mehr Brenner-like zu sein. Das Gespräch mit Eisenbach und deine Aussagen über Brenner, Hanna, bekräftigen meinen Entschluss. Es ist Zeit, mein Verhalten zu ändern. Soll heißen? Ich habe am Montag meinen Suizidpräventionskurs bei Sebastian. Hatte ich heute. Sehr gut, Herr Laufer. So kreativ. Ich weiß, hat er mir erzählt. Ja, was sonst? Wenn ich ihn am Montag vom Sims holen soll, stoße ich ihn einfach runter. Du vergisst, dass er sich mit einem Seil sichert. Mir hat's auch in den Fingern gejuckt. Das sind doch nur persönliche Rachegelüste, Hanna. Das ist nicht zielführend. Was mir vorschwebt, wird Magenta mit einem riesen Paukenschlag beenden. Persönliche Rachegelüste, ja. Was wird aus uns? Die Netze. Stimmt's? Die Netze, genau. Welche Netze? Weiter rechts. Ja, noch ein Stück. Sieht gut aus. Vorsicht, du hast es gleich. Es leben die Skaten. Wir sind die Generation Y. Ich wollte schon immer mal so einen Kran steuern. Das nächste Netz mache ich. Oh Gott, ihr seid nur Spielkinder. Magenta! Karoshi! Karoshi, Karoshi! Er sieht irgendwie super aus. Wir sind Christo und Jean-Claude. Habt ihr auch schon mal was in Magenta eingepackt? Karl von Kurt vernetzt. Ey, wie geil. Hat Eisenbach erfunden. Carlton und Kurt vernetzt. Telekom klagt gegen Missbrauch der Konzernfarben. Carlton und Kurt vernetzt. Creative Lab als Bore-Out-Falle enttarnt. Bore-Out? Das neue Burnout. Carlton und Kurt vernetzt. Muss das ein Schrecken für die Mitarbeiter von Carlton und Kurt gewesen sein? Als sie in den frühen Morgenstunden das neu errichtete Creative Lab in magentafarbenen Netze verhüllt entdeckt haben. Ja, ist preisverdächtig. Architektonisch natürlich. Axel Pohlmann, ehemaliger Personalchef bei Carlton und Kurt, wird neuer Vorstandsvorsitzender des renommierten Verlagshauses. Carlton und Kurt vernetzt. Da die Vernetzer oder auch Networker inoffiziell. Komm da runter! Sebi! Du bist an allem schuld. Du mit deinen überholten Moralvorstellungen. Du hast doch keine Ahnung, wie vielen Menschen du mit deiner bescheuerten Aktion ihr Glück versaut hast. Meinst du Eisenbach? Oder meinst du dein eigenes kleines Glück vom Aufstieg? Oder die 255 Mitarbeiter? Eisenbach ist mir sowas von egal. Ich hätte nicht gedacht, dass man einen Cayenne so vor eine Mauer setzen kann. Dass man sofort tot ist, ja? Ist besser für ihn, glaub mir. Aber du bist noch so jung. Generation Y, Sebastian. Hä? Das macht dir jetzt Spaß, ja? Ich will dich hier nicht zum Spaß runterholen. Ich hätte auch weggucken können und dich später entsorgen. Einmal wäre das bestimmt noch gut gegangen. Wie mit Fels, hä? Rademacher und Bär, ja? Vielleicht sollte ich dich doch springen lassen. Ist vielleicht das Beste, was Carlton und Kurt passieren kann. PR-mäßig, meine ich. Selbstreinigungsprozesse bei K&K. Nach dem tragischen Unfalltod von Vincent Eisenbach springt ihm sein engster Vertrauter Sebastian Brenner in den Tod hinterher. Ich sehe es schon vor mir. Was willst du von mir, Axel? Du hast Potenzial, Sebastian. Habe ich schon immer gesagt. Und ich glaube, für eine Wende ist es noch nicht zu spät. Wem hilfst du denn mit deinem Tod? Ich bin am Ende. Wer engagiert mich denn jetzt noch? Denk an dein ungeborenes Kind, Sebastian. Hanna hasst mich. Was soll ich denn jetzt mit dem Kind? Ein guter Vater werden. Wird ein harter Job. Ich meine, das Vertrauen von Hannah wiedergewinnen. Ich könnte da vermitteln. Ich glaube nicht, dass das aussichtslos ist. Menschen sind da unberechenbar, gerade wenn es emotional wird. Was würdest du tun? Wenn du es wirklich ernst meinst. Gib mir deine Hand. Freunde. Okay. Ich komme rein. Ist doch ganz schön kalt hier draußen. Reingelegt. Axel. Eva Illouz, Emotional Capital, Therapeutic Language and the Habitus of the New Man, 2008. Verrückt. Ja. Ein Sprung in der Schüssel lässt das Licht da rein. Und jetzt? Wenn Axel das Sagen hat, machen wir das Creative Lab zu dem, was es sein kann. Du willst echt zu Carlton und Kurt zurück? Das wird ein langer und harter Prozess. Ich meine, bis man da wieder normal arbeiten kann. Hast du einen anderen Vorschlag? Machen wir unseren eigenen Laden auf. Die Karoshi-Bar, ja? Ein Angry Magenta on Ice, bitte. Ja, und ich nehme den alkoholfreien. Nein, nein. Die Karoshi-Agentur. Oder vielleicht eher die No-Karoshi-Agentur. Agentur? Ja. Aber nicht im Brenner-Style. Ich meine clean. Sauber. Ehrlich. Moralisch. Und freiberuflich, ja? Du spinnst wohl. Generation Z. Hanna. Karoshi von Matthias Kapohl, Axel Pohlmann, Thomas Sabacher, Sebastian Brenner, Roman Knischke, Hanna Beerbaum, Anna Blomeyer, Vincent Eisenbach, Ulrich Voss, Marc Laufer, Luis Friedemann-Thiele, Julia Laufer, Maja Bothe sowie Susanne Marie Kubelka, Bert Stevens, Holger Kunkel, Fiona Metscher, Susanne Bredehöft, Jonas Beck und viele andere. Technische Realisation: Jürgen Glosemeier und Tobias Kindl. Regieassistenz: Luise Weigert. Regie: Matthias Kapohl. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2012. Dramaturgie: Nathalie Charlies.